harte Drache brennt vor Neid. Der alte Drache brennt vor Neid und dichtet stets auf neues Leid. Und dichtet stets auf neues Leid. Der alte Drache brennt vor Neid und dichtet stets auf neues Leid. Dass er das kleine Häuflein trennt. Der alte Drache brennt vor Neid und dichtet stets auf neues Leid. Und dichtet stets auf neues Leid. Dass er das kleine Häuflein trennt. Dass ihr das kleine Häuflein trennt. Ihr tilgt gern, was Gottes ist. Ihr tilgt gern, was Gottes ist, bald, bald. Braucht ihr List, bald, bald. Braucht ihr List, bald braucht ihr List, weil ihr nicht was noch Ruhe kennet, nicht was noch Ruhe kennet, weil ihr nicht was noch Ruhe kennet. Brennt vor Neid. Der alte Drache brennt vor Neid und dichtet stets auf neues Leid. Und dichtet stets auf neues Leid. Der alte Drache brennt vor Neid und dichtet stets auf neues Leid. Dass ihr das kleine Häuflein trennt. Und dichtet stets auf neues Leid, dass ihr das kleine Häuflein trennt. Dass ihr das kleine Häuflein trennt.